Kundgabe 8611. Empfangen am 9.9.1963. Fürbitte für jenseitige Seelen 1. Immer wieder betone ich es, dass die Menschen noch sehr im Dunkeln wandeln und dass ihnen darum ein Licht entzündet werden soll. Es wird aber vieles als Licht bezeichnet, das jedoch eher das Dunkel vertieft, denn es sind Blendlichter von meinem Gegner ausgegangen und von geistigen Kräften den Menschen zugeführt, die nicht die Berechtigung haben, Lehren zu wirken, jedoch sich dort äußern, wo Verbindungen hergestellt werden mit der geistigen Welt, wo sich auch unreife Geister einschalten können, weil gewisse Voraussetzungen noch nicht vorhanden sind, welche die Zuleitung der reinen Wahrheit garantieren. Immer wird es meinem Gegner daran gelegen sein, seinen Anhang nicht zu verlieren, und er sucht daher, die Menschen zurückzuhalten vom Liebewirken, ganz gleich, in welcher Form ein solches stattfindet. Er sucht es vor allem zu verhindern, dass sich die Seelen aus der Tiefe erheben, dass sie aus dem Dunkel der Nacht zum Licht des Tages gelangen. Und also wird er auch alles tun, um die Erlösung der Seelen aus der Tiefe zu verhindern, wenn diese in das jenseitige Reich eingegangen sind und noch keinen Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Solchen Seelen ist nur durch liebende Fürbitte zu helfen, denn eine solche bedeutet ganz sichere Rettung vor dem Sturz in die Tiefe, vor der ärgsten Finsternis. Davon will er aber die Menschen zurückhalten, weil liebende Fürbitte das einzige Mittel ist, um den Willen jener unglücklichen Seelen zu stärken, dass sie zugänglich sind den Belehrungen, die ihnen auch im jenseitigen Reich von geistigen Führern gegeben werden. Es mangelt allen unerlösten Seelen an Kraft, sich selbst ihre Lage zu verbessern. Sie sind auf die liebende Fürbitte der Menschen angewiesen, die wieder als Kraft sich auswirkt an jenen Seelen, ohne sie jedoch zu zwingen. Der Liebe aber wird auf die Dauer kein Wesen widerstehen können. Und das ist es, was der Gegner unterbinden will. Kann nun der Mensch von seinem Geist in sich belehrt werden, dann wird er immer nur wahrheitsgemäß Aufklärung erhalten. Ist aber das Wirken des Geistes im Menschen in Frage gestellt, lässt er sich nicht von mir selbst, sondern von Wesen aus dem geistigen Reich belehren, die er selbst nicht kontrollieren kann, dann sollte er vorsichtig sein und ernstlich prüfen, ob die ihm vermittelten Lehren auch der Wahrheit entsprechen. Denn er wird dann leicht selbst ein Gehilfe des Satans, wenn er Geistesgut verbreitet, das der Wahrheit widerspricht. Und es ist leicht zu prüfen, wenn der Mensch nur den Maßstab der Liebe anlegt. Entspricht es meiner Liebe und Weisheit, dass einem Wesen, das sich unglücklich fühlt, nicht geholfen wird? Werde ich es zulassen, dass ein Wesen von den Klauen des Satans festgehalten wird, das sich nach Erlösung, nach Licht sehnet? Es ist immer nur der Wille des Wesens maßgebend, ob es Hilfe annimmt. Niemals aber wird ihm die Hilfe verweigert. Niemals wird dem Gegner die Macht eingeräumt. Denn ich verdamme niemals, sondern suche immer nur die Seelen aus der Tiefe zu erretten. Und es kann diese Rettung, wenn die Seele selbst zu schwach ist, nur durch Liebekraft geschehen, die von Seiten der Menschen oder der Lichtwesen den armen Seelen zugeführt werden kann. Und liebende Fürbitte eines Menschen auf Erden wirkt sich als Kraft aus, die dem Wesen zugutekommt und seinen Willen stärkt. Dem Willen der Seele aber wird entsprochen. Dass mein Erlösungswerk auch im jenseitigen Reich fortgesetzt wird, das ist schon in meiner übergroßen Liebe begründet, die allen meinen Geschöpfen gilt. Immer und immer wieder werde ich dem Gefallenen verhelfen zur Höhe, wenngleich ich seinen freien Willen achte. Die Liebe eines Menschen auf Erden, die solchen unerlösten, unglücklichen Seelen gilt, ist ein Kraftstrom, der jene Seelen berührt und ihren Willen anregen kann, die Belehrungen anzunehmen, die sie auch im geistigen Reich empfangen können, die ihnen zuerst ein schwaches Licht schenken, das sich verstärken wird, je williger sie jene Belehrungen entgegennehmen. Meine Liebe höret nimmer auf. Sie gilt auch jenen Seelen. Und nimmermehr werde ich es zulassen, dass der Gegner sie hindert, wenn sie den Weg zum Licht suchen. Den Menschen aber lege ich ständig diese Seelen ans Herz, dass sie ihrer gedenken mögen in stiller Fürbitte. Und wahrlich, es wird keine Seele verloren gehen, derer in liebender Fürbitte gedacht wird. Es ist dies wahrlich eine satanische Lehre, den Menschen die Nutzlosigkeit der Fürbitte zu predigen. Eine solche Lehre kann niemals den Ausgang haben bei mir, denn sie geht meinem Erlösungsplan völlig zuwider, der auch für das jenseitige Reich gilt und an dem sich jeder Mensch auf Erden beteiligen kann, eben durch liebende Fürbitte. Immer wieder sage ich euch, ihr könntet wahrlich alle Bewohner der Hölle erlösen, Kraft eurer Fürbitte. Denn der Liebe gegenüber ist mein Gegner machtlos. Die Liebe entreißt seinen Händen alle Seelen, die er festhalten möchte. Der Liebe gegenüber hat er keine Kraft, und darum will er die Menschen am Liebewirken hindern. Und er tut das, indem er euch Menschen die Nutzlosigkeit eurer liebenden Fürbitte vorlügt. Und er findet auch willige Menschen, die solchen Irrtum annehmen und als Wahrheit eifrig vertreten. Und wenn sich diese Menschen überlegen möchten, dass ihre Lehren gänzlich meiner Liebe und Weisheit widersprechen, dann würden sie selbst auch ihren Irrtum einsehen. Denn immer werde ich zu erlösen suchen, niemals aber verdammen. Und jeder Mensch, der liebewillig ist, der wird mich unterstützen in diesem Erlösungswerk, so dass ich um deren Liebe willen Kraft austeilen kann und dennoch nicht wieder das Gesetz ewiger Ordnung wirke. Amen.